und Notwendigkeit. Schaut aus dem Fenster ins Leben, doch nicht in meine Welt. Ich wurde hierher gerissen aus einer Welt, die mir hier verwehrt bleibt. Mein Innerstes aber ersehnt. Ich weiß, es gibt einen Platz für mich, doch nicht hinter diesem Fenster und nicht in dieser Welt. Spürt jemand, was ich fühle? Spürt jemand dies? Kennst du dieses Schwarz, diesen Schrei in deiner Stille nach der Herkunft deines Glücks? Ich will zurück. Bitte gib mir die Kraft zum Reißaus in meinen Frieden, in die Herkunft